Fünftes Kapitel: Rom als die Zentrale der mittelalterlichen Fälschungsaktion. Es scheint mit dem Resultat der zwei vorhergehenden Kapitel wenig in Einklang zu stehen. Die Kurie in Rom ist als Zentrum der spätmittelalterlichen Geschichtsfälschungsunternehmung zu betrachten, das bisher von der historisch-kritischen Fachforschung auffallend wenige Fälschungsfälle der obersten kirchlichen Behörde ans Licht gezogen werden konnten. Für diese Erscheinung liegt jedoch die Erklärung auf der Hand. Tatsächlich hat die Fachforschung ja bereits mit ihren rostigen Methoden eine stattliche Anzahl der allerplumpesten Urkundenfälschungen entdeckt. Aber sie hat diese Fälle, zum Beispiel die Reichenauer, für praktische Vorkommnisse gehalten, was nach unseren Untersuchungen im ersten Heft unmöglich ist. Wir haben den Beweis erbracht, dass alle diese Fälschungen ihrer gleichartigen Mache wegen aus einer Quelle herrühren müssen, und eben diese Quelle entsprang in der Kurie in Rom. Diesen Ursprungsort aufzuspüren war natürlich der Fachwissenschaft, deren scheinkritische Methode nur auf isolierte Einzelobjekte geeicht ist, nicht möglich. Wenn wir im vorigen Kapitel als Ergebnis verkündeten, wer die Papstregister gefälscht hat, hat auch die weltlichen Register verschwinden lassen, so sind wir nun gezwungen, weiter zu schließen, und der hat auch die gefälschte mittelalterliche Urkundenmasse fabriziert. Dieser Schluss ergibt sich zwangsläufig und unwiderlegbar aus der Identität der Fabrikationsarbeit hinsichtlich der gefälschten Papstregister und des übrigen Bestandes aller gefälschten Chroniken und Urkunden. Wenn die Forschung bisher so wenig Fälschungsfälle gerade in Rom zu verzeichnen hat, so beweist das nur wieder sehr eindringlich, dass ihre angeblich kritische Methode gerade bei Problemen versagen und versagen müssen, die nicht ein isoliertes, vereinzeltes, sondern ein allgemeines betreffen. Mit ihren relativen Scheinmethoden und von ihren vielen relativen Standpunkten aus war ja die Fachkritik zum Beispiel gar nicht in der Lage, die Fälschung der Papstregister überhaupt zu ahnen, geschweige denn festzustellen. Im Folgenden werden wir nun überdies noch die interessante und reichlich komische Erfahrung machen, wie die Fachhistoriker sogar dann, wenn sie direkt auf Rom als Fälscherzentrale gestoßen werden, dieser Wegrichtung nachzugehen, sich nur schwer ermannen können. Wir besprechen die pseudo-isidorischen Dekretalen, die sogenannte konstantinische Schenkung und die Falsifikate des Benedictus Leviticus. Im Vordergrunde stehen die Fragen: Wer hat hier gefälscht? Wann sind diese Dinge fabriziert worden? Es gibt keinen gebildeten Menschen, der nicht von zwei angeblich frühmittelalterlichen Geschichtsfälschungen gehört hätte, von den pseudo-isidorischen Dekretalen und der gefälschten sogenannten konstantinischen Schenkung. Unter Nichthistorikern weniger bekannt sind die systematischen Falsifikate des Benedictus Leviticus. Diese drei außerordentlichen Fälschungen, angeblich im frühen Mittelalter in Szene gesetzt, greifen in ihren letzten Absichten und Zwecken weit über die Tendenzen der übrigen, angeblich mittelalterlichen lokalen und regionalen Fälschungen hinaus. Sie haben nicht den Vorteil einer Kirche, eines Klosters, eines bestimmten Bistums im Auge, sondern sie erstreben eine Hebung der Gesamtkirche, das heißt letzten Endes eine Stärkung und Festigung der höchsten kirchlichen Verwaltungsinstanzen, insbesondere die Machtvergrößerung Roms. Diese Mystifikationen gingen also von Rom als dem gemeinsamen Entstehungsorte der Fälschungen aus? Nach der herrschenden Ansicht könnte nur bei der konstantinischen Schenkung Roms als Ursprung Ort in Frage kommen. Sind aber die drei Fälschungsgruppen vielleicht gleichzeitig entstanden? Unmöglich, rufen die Historiker und beweisen aufgrund des Überlieferungsbefundes und vermittels ihrer blinden Relativmethode, dass, da die drei Gruppen zu verschiedenen Zeiten in der Überlieferung auftauchen, sie demzufolge nacheinander in die Welt gesetzt sein müssen. Doch sehen wir uns nun die Fälschungen näher an. Erstens: Hincius hat bis zur Evidenz einer wissenschaftlich feststehenden Tatsache erwiesen, dass die Verfasser der pseudo-isidorischen Dekretalen die benediktinischen Kapitularien als Quelle benutzt haben. Es mögen also die Fälschungen des Benediktus Leviticus als erste zur Sprache kommen. Ich lasse Friedrich Maaßen über den sogenannten Benedikt reden. Der große Falsarius auf dem Gebiet der Rechtsquellen hat in der Vorrede zu seinem Werke dasselbe als eine Sammlung von Kapitularien Pippins, Karls des Großen und Ludwigs des Frommen angekündigt. Diese Angabe ist bekanntlich falsch. Nur zum kleinsten Teil besteht die Kompilation aus echten Kapitularien. Die große Mehrzahl der Kapitel ist aus anderen, insbesondere aus kirchlichen Rechtsquellen geschöpft. Eine verhältnismäßig geringe Anzahl ist lediglich als das Produkt der freien Erfindung Benedikts zu betrachten. Da aber die Provenienz der einzelnen Kapitel verschwiegen wird, so erscheinen sie sämtlich nach Maßgabe der in der Vorrede gemachten Ankündigung als Kapitularien Pippins, Karls und Ludwigs. Der Zweck dieses großartigen Betruges ergibt sich aus dem Inhalte der falschen Kapitularien. Der Falsarius wollte die Chancen des Reformprogrammes einer großen kirchlichen Partei im Reiche, zu der er natürlich selbst gehörte, dadurch erheblich steigern, dass er der Welt glauben machte, die einzelnen Postulate dieses Programms seien von der weltlichen Gewalt bereits zu Gesetzen erhoben. Daher sind es folgende Punkte, welche in den Kapitularien Benedikts mit besonderer Vorliebe behandelt werden. Vorrang der kirchlichen vor der weltlichen Gesetzgebung, ausschließliche Kompetenz des apostolischen Stuhles für die Causae Majoris, insbesondere für die Iudicia Episcoporum, das Erfordernis der päpstlichen Autorisation für die Berufung aller Synoden und die Bestätigung ihrer Beschlüsse durch den Papst, die Ausschließung der weltlichen Gerichtsbarkeit über Kleriker, Begründung und Befestigung der Primatenwürde. So grob die Täuschung war, sie gelang. Von dem frühesten überhaupt nachweisbaren Zitat, bald nach der Entstehung angefangen, werden die Kapitel des Fälschers Benedikt als Kapitularien der fränkischen Könige qualifiziert. In Konzilsakten, in weltlichen Gesetzen, bei Schriftstellern, in Rechtssammlungen. 7 Jahrhunderte hindurch und länger hat sich kein Zweifel vernehmen lassen.